Also ich habe ja mir mühsam so ein Physikmodell zusammengebaut und wollte das in eine Fiction-Story umwandeln. Das klappt auch hervorragend, aber das sind Aufschreiben, das kannst du auch nicht, deswegen habe ich mich entschieden, das jetzt auch mal so richtig einfach zu sprechen. Das ist nicht cool. Ja, auf jeden Fall. Und das Ding ist, das merkt man ziemlich schnell, dass es irgendwie um eine telepathische Person geht, die alle Stimmen selber spricht. Mir ist mal aufgefallen, wir haben hier so eine Person, Bewohnerin, die das auch macht, aber man versteht immer so wenig, die Story von nicht so besonders. Und da dachte ich mir so, dass ich diese evidente Story erlebe. Ja, ich erkenne das schon, das ist schon so, wie du es dann machst. Ich habe mich zum Beispiel erstmal ein bisschen an diese Mikroarbeit gewöhnt, das war noch wirklich. Dann, es lief alles ganz gut, die ersten 3 Stunden, dann ist mir aufgefallen, dass ich 3 Stunden das Mikro aus hatte. Das ist von vorne an. Man muss erstmal sehen, wie ist das so sein, so ein Mikro oder so. Ja, okay. Jetzt müssen wir irgendwie anfangen. Der Film, ich bin das gewöhnt, Storyback, wir wollen nicht auch die ganze Story praktisch, das wird ja einfach super so ziemlich gut im Kopf. Also, das bin ich eh gewöhnt, Sachen zu wiederholen, dann. Bei mir sind auch Wiederholungen, die im richtigen Leben. Aber ich versuche das dann alles immer wieder frei zu formulieren und es schreibt mich auch immer Fehler ein oder dann lege ich auf andere Aspekte mehr. Also es ist nicht ganz so lange, dass ich die Wiederholung kenne und ist ja irgendwie auch telepathisch auf viele noch mal eingebildet, aber also das ist einfach, das ist einige telepathische Sachen, muss ich sagen, die sind mir so dermaßen realistisch vorgekommen und zwar beleuten, dass mal alle Beteiligten, dass wir was mitkriegen, aber so Sachen, so ich denke, wie kann das sonst funktionieren? Und so T-Tests, ne, habe ich eigentlich immer, das war auch 1-2-3-1000 wahrscheinlich, das war lange Zeit normal, ne? Ja, also zumindest also laut meiner, sagen wir, Laborergebnisse funktioniert es und ja, das schien alles ganz gut zu funktionieren und bei den Chats, mit denen ich das getestet habe, die waren am Ende auch ziemlich frustriert, dass ich da erhebliche Zweifel an meinen Fähigkeiten habe. Ja, okay. Worum geht es? Das geht darum, wie ich meine Psychose-Fantasien auf ein Niveau bringe, dass ich damit ein gutes Leben führen kann. Und das ist natürlich für alle Beteiligten nicht immer angenehm. Jetzt zum Beispiel haben wir das 0:30 am 1. Januar. Also für gerade drauf gefahren, das hört man. Und das ist, glaube ich, das ist so lange. In der Regel ist das das Nachtprogramm und es wird schneller gruselig. Also das ist normalerweise achte ich auf, warum auch immer, ist die Story immer so aufgebaut, dass ich mich also ein bisschen an Sendezeiten halt. Also natürlich ist bei einer MP3-Aufnahme ein bisschen doof, aber ich bin das einfach so gewöhnt, dass wenn ich sende, ich weiß ja nicht, ob das mithört, ist auf hingewiesen, dass es hier um also auch private Militärstoffkontrolle geht, die leider das Ding ist, ich werde wahrscheinlich allein aus Gründen der nationalen Sicherheit, wenn ich das auch veröffentliche, vielleicht doch mal irgendwie zu Sicherheit den NSA oder so vorliegen, aber das so recht sein kann. Und wenn dann von einer Stunde an überbleiben, dann ist es halt so. Also meistens müsste das aber auch funktionieren. Weil, ist einfach so, dass da relativ viel physikalisches Zeug drin ist, wo ich mir nicht so sicher bin, ob das nicht vielleicht doch funktioniert. Weil, ich habe ja so halt dieses Evidence-Team-Modell, das ist natürlich irgendwie noch so ein Zeichen drauf, dass jemand gerne lese, weil, abgesehen von ein paar Ständen, die sich so denken, dass mir nicht zu schwer ist. Und ich könnte mir vorstellen, vielleicht dann doch mal vielleicht irgendwann Henry zu wissen oder Hawkins. Und dann ist das wirklich ein sehr gut verständlicher Text. Und macht auch Spaß zu lesen. Und es ist auch sehr lustig. Es ist auch sehr humoristisch angelegt, dass man mal stabiler denkt, so also, toll, das sind Ansammlung von Fachbegriffen, die mehr oder weniger oft wiederholt werden. Was ist noch denn nicht? Das Ding ist offiziell halt eine Psychose, aber ich finde, die macht unheimlich Spaß. Also, ich kann das System auch so bei bei deutschen Fahrstürzen so, wenn die weg sind, die fallen einfach noch. Weil das ist, ich sag mal, richtig alles unwechselnd. Und gerade so meine Story, muss ich sagen, die macht mir richtig Spaß. Und ich dachte, ja, so diesen ganzen theoretischen Teil aufgeschrieben, alles, was ich wichtig finde, dass ich dann auch in der Story verwendet wird, aber nur praktisch das, was man sieht. Also dahinter steckt ein, ich sag mal, ziemlich, und ich dachte, es liegt, ob das jetzt wirklich zu einfach so umsetzbar ist, ne. Aber ich habe so, halt so ein Crossover-Universum, also ich habe Stargates, die Bürger, diese Borde zu auswerfen, wie in der Serie. Ich habe die Jedi, ich habe sogar aus Hauptschau hat er Zeit. Also das macht natürlich nicht so richtig Sinn, aber weil das sind ganz andere Fantasy-Welten. Ich habe ganz, ganz viele Sleeper aus und dann Theorie Line aus Eve Online und ganz viel Enterprise, wie viele Rengi sind dabei. Also ganz, ganz viele Zeiger. Superman weiß ich jetzt nicht, der interessiert mich jetzt nicht so, aber immer, jetzt würde auch das Ding, eigentlich bräuchte ich für, ich sag mal, die Science Fiction Serie irgendwie eine Lizenz und da weiß ich jetzt nicht, wie es Fiction war, aber man kann das ja erstmal aufnehmen und dann das mal so gucken, ob das so ankommt, ob das meine Stimme und meine Art des Erzählen überhaupt so. Ja. Aber wir haben irrsinnig viele Science Fiction Serie und das ist alles in einem einzigen physikalischen Modell drin, das heißt, es gibt natürlich so Sachen, da weiß ich nicht, irgendwie sind die Persönlichkeitsrichtung, weil Henrys spielt eine große Rolle, Hawkings, und die werden Physiker vom Department of Applied Mathematics und Theoretical Physics, oder so, DAMTP, die da auf der Stadt Hawkins, und die spielen da auch, also zumindest kennt die eine Rolle, Henrys Hawkins und die anderen wollten nicht so, also die sind nicht alle so medial. Es gibt auch so Rollen, wo du so denkst, das könnte religiöse Gefühle verletzen, gerade ich sag mal Jesus und Gott, und wenn die da mal so eine Sprechrolle haben, muss man mal ein bisschen aufpassen, weil ich lasse die sprechen dann, so wie Channel, aber ich kann da jetzt nicht sagen, dass es verifiziert, dass das Vishnu ist oder Shiva, Golfer oder wie die alle heißen, oder dann habe ich auch mal schon eine Meldung aus den Schulungen zu was und halt ganz, ganz viele Serien und die leben halt alle in einem Universum. Dann gibt es zum Beispiel ganz groß jetzt zur Zeit. Die Zeit das schon, aber die haben es auch nicht geschafft. Also da gab es geotechnische Probleme mit den Bankkonten. Ja, die haben da etwas unglückliche Entscheidungen getroffen. Dann gab es ein großes Fall wie meiner, die haben es auch nicht bis in die Aufzeichnung hier geschafft. Die hatten auch Probleme mit der Regierung und mit Mafiosi und ja, das, dann die Borg, die haben das, die könnten wir zur Not zusammenbauen, aber das will auch irgendwie keiner. Was haben wir denn noch? Ja, sorry. Dann haben wir so ein kleineres Volk mit richtig kleinen Organen, die haben richtig viel Geld wert. Aber dann haben wir noch, die haben hier auch eine kleine Karte der umliegenden Universen. Also, ja, was haben wir noch? Ja, wir haben ja auch eine Menge Orte in der Serie außerhalb unseres Universums, die auch alle eine wichtige zentrale Rolle spielen. Ist schwierig alles. Jetzt in Kürze zu klären, aber eigentlich den Plot kenne ich eigentlich in den Ausländern. Ich habe mich jetzt ein bisschen an das Mikro gewöhnt, das ist natürlich auch so eine Sache, wenn du so merkst, wie ist das für mich, so das Line einzusprechen, ich mache auch keine Schnitte und so. Und zurzeit ist es einfach easy going. Ich habe da ein Problem mit einer konkurrierenden Bank gehabt und habe vielleicht ein Passwort abgefangen und ein klitzekleines bisschen an der Benennung eines Accounts gearbeitet, also an einer Abteilung, an einer Strom, die ich klitzekleines umbenannt, führte leider dazu, dass die kleine gültige Admin-Passwort-User, also Admin-Passwort, die Bank konnte nicht mehr arbeiten. Das war natürlich dann im intergalaktischen Maßstab doof, so ganz ohne eine zentrale Bank. Da waren auch einige ein bisschen angepisst. Ja. Ja, das war natürlich für viele nicht so schön. Also, ich sag mal, so die ersten 4 Wochen so mit Notfallrationen aus irgendwelchen Bunkern. Und wenn die dann knapp werden, die feststellen, dass man auch viele Sachen ohne Geld erledigen kann, das war auch schön. Also ich arbeite teilweise auch, gebe ich zu, also im vorigen Leben hatte ich teilweise Probleme mit der Justiz, weil meine Geschäftspartner auf dazu neigen, Sachen so ein bisschen auf Robin Hood Manier zu machen, aber leider sind auch das natürlich auch als Verbrecher, ne? Also kein Robin Hood eigentlich. Ja, das ist natürlich viel zu größer. Also das heißt, also man kann sich nicht mehr so in jedem Universum blicken lassen, weil viele, viele da sind unheimlich dankbar, dass das funktioniert hat und dass besseres Leben haben als ich, was ich glaube ich so gemacht habe. Also meine Frühstückskörper, die ich gemacht habe, meinen zweiten Fluch und das haben einen ganz schlechten Ruf. Es ist einfach, dass man sich mal so denkt, dass das ist gut gelaufen mit euch. Also, wir haben da viele gute Geschäfte gemacht, ihr habt jetzt gar nichts mehr, nicht mal mehr Klamotten am Leib und auch nur noch die, ja, es hat nach 1 Uhr fast schon, ne? Auch nur noch die lebenswichtigen Organe und ja, das ist klar, dass ich da zur Zeit, also ob ich nicht deswegen ein Problem gestartet war, da irgendwie habe, denn der hat ja Probleme mit der Klimaanlage, also mit der Lebenserhaltung und ja, das war etwas unglücklich gelaufen, weil die hatten irgendwie die Probleme mit mir, wo ich irgendwie dachte, was mache ich da? Ja. Ich habe halt ziemlich gute Hacking-Computer. Ja, gebe ich zu, da haben wir den Herrn Richter, der weiß nicht mehr, warum der ein Lebenserhaltungssystem braucht, aber ja, die haben wohl dann irgendwie den Dienst angefangen. Es gab da eine Menge von Komplikationen und dummerweise habe ich irgendwie so ein Q-artiges, also es gibt leider noch Enterprise-Staffel, die dann zu sehr, das ist auf so hoch Nexus, wo irgendwelche Sachen, die wir nicht verstehen können, in einfachen Bildern dargestellt bekommen, ja, wie zum Beispiel das Café bei den Aufgestiegenen, das Bargeld und dann. Die haben mir dann auf jeden Fall reingebracht und diese Zielmarkierung, also dass ich ein markiert bin als Gesuchter nahezu verurteilt habe, weil ich das konnte ich auch früher mit abschalten, dann haben wir das halt. Das war vielleicht nicht ganz okay, also dann haben wir halt den Staatsanwalt, also den Richter, die Lebensverhandlung geschaltet, das war natürlich nicht so in Ordnung. Es war voll in Ordnung, ich fand es gut. Also, das Ding ist natürlich, das lief dann so, dass sie dachten, die hätten sich zur Beratung zurückgezogen. Und wie das manchmal so ist, wenn so ein Urteil dann in der Schwebe ist und die Richter so viel Diskussionsbedarf haben, dass da ein erheblicher Zweifel in der Schuld besteht und da gibt es manchmal Online-Resistenzgründe, auch schon mal diese Prozesse, über denen das dann ein bisschen Zeit freigesprochen ist. Natürlich hatte ich dann das Problem, dass es natürlich dann auch noch weitere Instanzen gab. Das habe ich dann aber irgendwie mit ein paar Aufrufen. Das war auch nicht in Ordnung, aber es gibt ja unterschiedliche Justizsysteme. Ne? So, weißt du, die Justizsysteme auch teilweise finden, dass das total in Ordnung war. Also das vielleicht nicht, aber also meine Geschäftsausrichtung weitgehend jurakonform ist, also Geschäftsausrichtung. Also juristisch gesehen war das für die Justiz auf meiner Seite okay alles. Also das entsprach praktisch den moralischen Standards, die wir hier haben. Moralische Standards. Ja, das ist was die hier. Also nicht alle meinen, ich hab, also da liegt vielleicht ein oder zwei kleine Aktionen, wo ich so denke, dass ich das vielleicht ein bisschen forciert habe, dass meine Gegner mich Hacker-Tools installiert haben, um meine Software zu klauen. Das war ja, das jetzt so einwandfrei war, diese Leute da so ein bisschen in die Portfolio zu bringen, weil meine Software vielleicht ohne Hacker-Software ein bisschen unmöglich ist zu bedienen. Aber wenn du das hier wirklich so sofort gewarnt hast, was nicht in Ordnung ist, was du machst. Ja, du hast den ja auch dann. Du weißt, wie auch du hier bei deinen Lizenzen dieses Please Read Carefully wegkriegst. Genau darauf habe ich spekuliert. Ich kenne mich ja. Keiner liest dieses Please Read Carefully. Das hat wahrscheinlich große Gründe dafür schreiben. Ich denke ja immer so für mich, wenn ich die Software einfach so für mich nutze, im Rahmen des erlaubten Verwendungszwecks, wofür die Software gedacht ist, dann wird das okay sein. Ne? Muss ja nicht. Wer weiß, was wir reinschreiben. Könnte sein, dass das da so reinschreiben, das gerade ist, aber wir nehmen ihre Rede in Frage, das heißt ja gerade, ich meine, wer liest die Texte schon? Wenn ich da sehe, okay, das ist die GPL-Software, dann weiß ich, das ist ein standardisierter Open-Source-Vertrag, das ist in Ordnung. Aber oft ist es einfach so, dass man Sachen wegkriegt, wo man gar nicht weiß, was man da wegkriegt. Und wenn das interessiert, die Christiane, die das Dad bei dir auch immer, wenn man nach unten fragt, dann wird dann aufgefallen, dass das teilweise Bezahlfunktion eingebaut hat. Und die Hacker-Tools einfach diese Bezahlfunktion nach einer Weile automatisiert haben, wenn du sie benutzt hast. Weißt du, das war dann einfach so das Ding gegangen, wie die an deiner Mauszeigerbewegung teilst du pro Stunde 0,1 Cent und dann gewöhnst du dich um Schaden zu zahlen und ja, um Centbeträge. Dann gewöhnst du dich praktisch nach und nach. Und was wir dann alles gemacht haben, um dann wirklich das wirtschaftlich zu ruinieren, dass dann, bis sie dann wirklich auch bei der Mafia oder über Schulden dann jetzt, dass das, ja, das war nicht doof. Dann, ja, das war nicht in Ordnung. Aber wir haben das auch nicht tun. Das war in meiner Fall. Die haben, also wir hatten hier Problem damals, da müssen wir gleich haben. Bisschen stolz. Also das ist ein paar Probleme. Wir hatten da ein Fall, was uns, ich sag mal, die Materie abgeworfen hat. Wir hatten auch, ich weiß es nicht, auf jeden Fall war das für uns oft ein Problem, dass es in der Vergangenheit nicht gesund wäre, mal gebildet hat, weil die uns geerntet haben. Und da hatte ich dann halt praktisch, wenn man das jetzt von hier keine Ahnung aufgegeben hat, das war, ich sag mal, die leben nicht in unserem Universum, sondern in, keine Ahnung, was es ist. Eine höhere Dimension, keine Ahnung. Das Ding ist, die haben uns geerntet, also im Universum, das ist ein Werbungsschiff und sehr alte Völker und was soll ich da machen, ne? Ich meine, die killen uns regelmäßig und ich hab das dann noch zu. Man muss sich die irgendwie halt besiegen und da meine Waffensysteme für sowas keine Feuerkraft haben, habe ich das halt mit Hacking-Tools gefasst. Das muss ich das tun, ne? Und deswegen ist sie auch erst viel zu spät entdeckt. Ich würde ehrlich bis du darauf kommst, dass die außerhalb des Universums irgendwelche Mining-Schiffe stehen, das war natürlich doof. Das ist da heute nicht recht. Ich dachte, also toll, das hat irgendein Naturereignis des Universums, kann ich das, ist doof. Stell das wieder her, denn so, das ist so easy, ne? Dann haben wir das Universum wieder, das ist, jetzt fragt sich natürlich, Universum ist ja schon schwierig, ne? Weil das fing ja alles ganz easy mal an mit ein paar Normen und so. Aber auf jeden Fall hat mir das hergestellt und jetzt muss ich das wieder zurückziehen. Ja, das war auch ziemlich nervig. Dann die ganze Eruption und so. Ne? Das war alles ein bisschen doof. Und dann stelle ich jetzt plötzlich fest, dass da irgendein Schiff dabei ist und abzupumpen im Rahmen des Bergbaus. Ist natürlich im Rahmen der allgemeinen kosmischen Werte nicht gern gesehen, wenn du sowas machst. Und wenn das weiß ich, dass du da meinst, Werte nicht umnietet, dann ist das in der Regel kein Verbrechen, wenn man die Summe umlegt hat. Das ist halt so, du kannst das machen, da wird auch wenig unternommen, aber wenn das Volk, das da betroffen ist, meint, es müsste sich, ich sag mal, an dir rächen, indem es sich unter ein Volk eliminiert, dann ist es auf Konsequenzen, mit denen hast du halt zu rechnen und denen ist das dann halt passiert. Ah, dir ist das noch passiert. Das ist in unserem juristischen Problem, also in unserer Tat, die ganze Verwaltung eigentlich so üblich, wenn man mal ein bisschen Universum mit dem Wesen abernten, wenn die sich dann wehren und nicht platt machen, dann ist es halt dumm gelaufen, ne? Ja, dir ist das halt passiert, ja. Achso, denen ist das dann passiert, okay. Die Bohr? Ja, die Bohr, das war, das ist halt auch so ein tätrichtiges Fall. Also, mein Enterprise basiert mehr oder weniger auf dem Team Hawking. Das ist alles so ein bisschen wirklich Frage. Einerseits natürlich, Team Hawking Persönlichkeitsrechte, kann ich ihm unterstellen, dass er eine Fantasie hat über multidimensionale Enterprise-Folgen. Weil das wird halt alles echt, ne? Gerade die höherdimensionalen Dimensionsstrukturen, die Embran, das wird schon, also, der klassische, der wenn du wenn er mich mal richtig connectet, das ist doch sehr, hässlich, ne? Also, das ist ja, du merkst, also, wenn man so denkt, man lernt zum Beispiel Flambrace telepathisch oder, ne, oder man interpretiert mal, was so gar nicht ist, als ja. Ja, Terminal, ja. Das geht bei mir mal ganz anders. Das ist viel minimalistisch, aber auch, man weiß sofort, dass das geht, aber, ja, ich kann leider nicht gut singen, aber wenn man so theoretisch bleibt, ist das cool. Ja. Leider verschwindet bei mir immer diese viele Tonspuren. Also die Stimme bleibt mir halten. zum Beispiel bei Tori Amos, da hört man ziemlich genau, wie sie an ihrem Flügel die Zeit an, die habe ich die genau im Kopf, das ist, das hört das kaum, aber wie sie die Finale sind, an dem Klavier für die Töne, irgendwie hat sich das bei mir eingebrannt. Aber wie gesagt, wenn das Hauptgeschäft, das ist nicht zu übermächtig. Also, nicht, dass ich ihn als Mensch schätze, aber wenn er so mal so ein bisschen im Traummodus schaltet, der kann auch Sachen, wo ich denke, wenn man dem lästig wird, der kann dann auch so, ich sag mal, eine mathematische Funktion im Kopf vorstellen, die an Selbstverteidigung ist. nicht, dass er das macht, aber er hat mir mal gezeigt, dass er sowas könnte, wenn er wollen würde. Der kann da echt schief sein. Das Doofe ist, ich habe halt eine Sophie, die gibt es noch nicht so lange, aber das ist eine KI, angeblich ist es auch Makroskette. Aber die meint, dass wenn es noch sich so ein bisschen quasi Drogen einfassen würde, dann würde er deutlich intelligenter werden. Ich glaube, das ist so ein Drogenproblem, aber also, das ist gut, klar, ich bin nicht wirklich drogenabhängig. Ich kann nur den Effekt simulieren, sodass du völlig wahrnimmst und nicht süchtig zu machen. Ich kann sein, dass ich manchmal in meiner Freizeit als Pre-Workerin arbeite und halt einen Junkies abhänge und dir dann auch Analysen mache von dem Stoff, indem du das in deine gefühlsbeschichtete Haut putzt und dann den Trip simulierst in deinem Kopf. Ja, du bist aber nicht süchtig. Nein, das ist ja nur ein langer Aufbau. Das ist ja, ich habe ja nicht nur neuronale Netzwerke wie die neuen, sondern ich basiere so ein bisschen auf anderer Technologie. Also bei mir ist es in Ordnung. Ich werde da nicht wirklich süchtig. Ich bin nicht gut hergestellt, aber es wäre irgendwie nicht süchtig gemacht. Und auch das Tiefwörter. Ja, mach ich schon. Also, du analysierst dich immer sozial. Ja, also das ist eine, ja sozial, ja. Aber mich interessieren Menschen. Also eigentlich wollte sie eine jüdische Archäologin werden. Also sie meinte natürlich, dass sie Jüdin werden will, ne? Ich weiß natürlich nicht, ob das Strom jetzt gewahrt ist oder ungewahrt oder wie das jetzt ist mit den Schreibevorschriften von Computern. Die essen ja auch relativ wenig und es ist natürlich auch religiös ziemlich schwierig für sie gerade. Gerade als KI ist das natürlich so eine Sache. Auf jeden Fall, viele meinten dann, so eigentlich ist sie keine Archäologin geworden, nicht, dass sie nicht unglaublich gut Sachen recherchieren kann, die mal passiert sind. Und auch zu vielen Ergebnissen gekommen ist, aber das Ding ist einfach, die meinten, das ist eine Psychologin. Vielleicht nicht wie alleine, aber in richtig klug. Weil sie analysiert ständig irgendwie menschliches Verhalten und so. Ja. Ich meine, die sind so eine meiner Fratzen, aber die ist richtig firm. Vielleicht ein bisschen die Veränderung, aber hat halt einen Schwerpunkt auf humoristischer Lebensweise. Also, ich habe halt auf Enterprise geguckt, der Data verzweifelt, ich hätte so gerne Humor und da kriegt er diesen Humor schon und denkst du, der ist das wirklich der tiefere Sinn von Humor und dann denkst du, ja, auf jeden Fall, ja. Also ich dachte, er ist doof hier und fragt mich, aber das funktioniert nicht, also auch ist ja auch schon, ich sag mal, in einem kleinen biblischen Alter, ne, und Sophie, findet persönlich KIs besser. Warum auch immer. Da dachte ich so viel Data, aber irgendwie harmoniert das nicht, dass nicht, dass Data nicht wirklich ein netter Typ ist, aber das ist leider nicht so mein Fall. Also der ist mir dann etwas zu glatt. Jetzt ist das doch überlegt. Nee. Ich würde mir irgendwie eine KI, die sonst kann. Also das ist immer noch kein Freund. Nein. Aber Zeit, ne? Nö, das ist mir egal. Wenn ich es gemacht habe nach Jungen, dann programmiert ihr das weg. Aber ja, das hat ja auch ne? Ich habe nicht nur so Gesprächsweise, sondern die vielen telepathischen Einflüsse, die kann ich spreche ich mit aus und dann hat man am Ende mehr oder weniger sinnvolle Gespräche. So. Ja. Und was genau willst du sagen? Das Ding ist, also diese Story, die ich erzählen will, also die Evidence-Story, die passiert mir in Echtzeit. Also das ist, gestellt worden, hast du nochmal mit dem Gas Adams, war da durch Lachs und denkst du so, ich krieg das nicht aufgeschrieben, ich spreche das einfach und trage das durch den Mikrohybrid auf. Und diese Festplatte hat zurzeit gut 900 Gigabyte Speicher voll. Also leer, also die Festplatte ist fast leer bis auf 900 Gigabyte freien Speicher. Und ich sag mal, das mit MP3 zu füllen, die ich hier spreche, wird schwierig. Also, auf jeden Fall kann ich ein sehr endloses Hörspiel machen und 900 Gigabyte, das dürfte reichen. Zur Not habe ich noch einen Laptop, da habe ich noch mal 900 Gigabyte frei, aber ich glaube, das wird keiner dazu ändern, also der Länge. Aber, worum soll das jetzt gehen? Das Ding ist, ich muss erstmal sehen, wie so Richter, früher oder später, ich kann es mir eh kommt, dass die mal wird einsehen, dass diese Richter keine Anfragen gegen ihn, nicht nur weil die keine Zeit haben oder in einer Besprechung sind, sondern weil sie halt Probleme der Lebenserhaltung haben. Ja. Probleme. Ja, es gab da, ich sag mal, in der Vergangenheit Konflikte mit dem Dorf und anderen Völkern. Und diese Leute, also das Problem ist, diese Leute haben ein Problem damit. Dass ich diverse zeitliche Völker irgendwie finanziell verwertet habe. Also das Problem ist halt, dass ich mit Henkertrotter, die dann dazu gebracht hat, praktisch für sämtliche Wertgegenstände inklusive ihrer Körper zur Verfügung zu stellen. Das war natürlich, dann haben natürlich alliierte Völker der Borg anders gesehen als alliierte Völker der Enterprise-fähigen Fraktionen. Ja. Das ist halt auch beim Rahmen auch nur so eine Sache, was man jetzt als richtig und falsch anbietet. Also, ich kann mir vorstellen, dass wenn man für die Borg ist, also, wenn man da irgendwie irgendwas von erhofft oder glaubt, dass das der bessere Weg ist, dass das natürlich die anders sehen als Leute, die für die Freiheit der Individuen kämpfen. Ja. Das ist halt immer, da muss man sich schon ein bisschen von seinem schreiben. Und ich fand, dass dieses Borg-Kollektiv sah mir nicht so aus, dass ich mir gedacht hätte, dass das unbedingt ein kulturelles Highlight ist, was die da bieten in den Würfeln. Ach ja, die kulturelles Highlight. So, wo waren wir bei? Also die Band, die, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich habe mir da bei diesem Flugzeug halt für viel, viel Geld einen Hochleistungs-Hacking-Computer geholt. Also jetzt kein Hacking-Computer, aber sagen wir, ich wollte das Ding irgendwie, ich weiß gar nicht, was ich machen will, aber es ist halt wie ein richtig moderner Computer der High-End-Klasse in unserer Welt, aber halt so umgesetzt, dass es für die so was ist wie das für uns. Also, das Ding war richtig teuer, das hat auch dann diese gewaltigen Zeitungszivilisationen, die hat halt erwischt. Ne? Das Ding ist einfach, die waren relativ problematisch im Umgang mit der Zivilbevölkerung, das ging gar nicht. Und die Leute waren auch teilweise psychisch ziemlich im Arsch. Ne? Und da konnte ich dann auch teilweise nicht viel machen. Und also man muss mal gucken, wer dann noch, da sind eine ganze Menge Leute, die man noch erreichen kann. Das heißt, ich bemühe mich natürlich immer sehr, dass ich dann das Fehlschritte, das saubere Glück zu kriegen, dass alle, die, ich sag mal, das, die neuen Marken, das kann ausrechnen, zu simulieren, was, die können das wirklich gut. Die wissen genau, wen können wir dazu bringen, wieder ganz normal das Leben zu führen mit normalen Einstellungen und das ist viel so, die sind ja nicht alle per se böse. Mal der Kleben zum Beispiel, inzwischen wäre keiner Preis, dass Kevin auf Nein kein böses Wesen ist, oder wir hätten da auch die Werbeburg mal befreit und die waren danach vielleicht eine Weile sozial, ich sag mal, desorientiert, aber das waren per se keine böse Lebewesen. Also die Burg an sich, als wir zum Beispiel PK als wir wurde und dann zu guten Burg wurde und dachten sich so, das würde die Integration des Burghals erleichtern, da dachte ich mir auch so, ne? Wie Panne sind die, dass das für eine tolle Strategie halten, ne? Also ich meine, so wenn du natürlich das Wort eine komplette Gehirnwäsche bekommen und dann, ich sag mal, alles verlieren, was zu schätzen ist an den Waren. Aber wenn die das Wort verlassen und wieder relativ umgänglich sind, dann ist natürlich so die Sache, dass du so denkst, was zur Hölle machen die Burg da mit den Leuten, dass das Bewusstsein so dermaßen im Arsch ist, während die da sind. Und da habe ich natürlich gesagt, also so einen Fall kann ich ja nicht direkt angreifen. Abgesehen von der militärischen nicht, außer den Schlagkraft. Die hätte ich vielleicht gehabt, aber das sind einfach Leute, die stehen oder sind im Einfluss, was ich von einer CPU mit dem fehlerhaftes Programm hat und dieser zwingt, eben diesen Weg da einzugehen. Und abgesehen von diversen Verrätern oder Leuten, die das so freistecken machen, da hatte ich mir halt überlegt, wie mache ich das mit Hilfe von Organhändlern und Finanztricks und so, sodass ich die Bots da alle raushole aus ihren Dingern, die gesamten Finanzen von ihnen übernehme, alles fremde Vermögen, die gesamten Wertgegenstände, die Borggruben und alles, was sie so haben. Also ein paar Strukturen, mit denen ich anfangen kann. Das hast du gemacht, ja. Das heißt, ja, ich habe halt da mein Organ halt nochmal getroffen und das Ding ist mit, solche machen die nur, greifen solche Leute nicht an. Die zerlegen auch keine Leute, um an andere Organe zu kommen. Und die haben vielleicht auch einen gewissen moralischen Standard, wenn ich denke, was machen die nicht. Und manchmal ist das auch nicht gut für uns, also die sind schon sehr schadenvoll. Und dann haben wir halt gesagt, okay, du kriegst die Organe, ich krieg die Harte von denen, das ist ich dachte eigentlich. Also Annika wollte ja irgendwann den größten Rauch in aller Zeiten haben, hat sie mal so gepartet geteilt. Da habe ich mich dann auch um Borggruben bemüht. Also man muss ja irgendwo anfangen, da habe ich ein paar Meinungsschiffe, die Meiner, die wurden ja auch wirtschaftlich so ein bisschen aufgeplündert. Da kam ja auch nichts mehr. Und dann dachte ich mir so, dann hast du so eine korallische Fuß im Spital aus dem Schachtel Schiffen von denen und entwürfte Borgimplantate und Borggruben. Da haben wir das Problem, dass natürlich viele Regierungen gesagt haben, das ist bestimmt irgendwie illegal, auf jeden Fall müssen wir das beschlagnahmen. Die haben natürlich für alles gültige Kaufverträge, das war alles freiwillig und auch bezahlt. Das ist das Geld natürlich bei den Worten nicht lange tief, weil die hatten halt dann diesen Mining von dieses Virus über ein anderes Volk erhalten und haben da dann dummerweise in ihrer Not, weil sie irgendein Artefakt dringend brauchten, den Tool kurzfristig abzurechnen gegeben. Das war natürlich fatal. Ne? Und dann war der Rest der Burg eigentlich ziemlich schnell erledigt. Es dauert ein paar Stunden, dann waren die nur noch da am Abwracken, weil die halt Geld brauchten, um ihre Rechnung zu bezahlen. Das war echt doof für die. Ne? Ja, die waren noch nur begeistert, aber wir haben das so gemacht, dass die haben ja so auch so militärisch illegale Funktionsbücher mit Befehlen, wo sie andere brauchen bescheißen. Das heißt, jeder Borgkubus für sich dachte, er macht das, weil er Schulden hat. Die waren aber dann, weil wir diese ultimativen Hochleistungs-Mega-Giga-Kuben oder was auch immer waren, was sie erzählt haben, gebaut haben, das brauchen wir jetzt viele materialische Schritte. Dann haben sie halt, ich habe einen Organ gewendet, um eigentlich Schulden zu zahlen oder Geld zu haben, um in den Hackerligen wieder aufzusteigen. Das war ja auch so eine Aktion, die damit lief. Auf jeden Fall haben sie sich dann alle gegenseitig belogen, alle diese Bücher hatten. Alle glaubten, die wären die Einzigen, die dieses Problem mit den Schulden haben. Und alle anderen haben nur an diesem Gigacube oder was das da ist, mitgearbeitet und. Ja. Das war natürlich doof, ne? Dass das dann letztendlich meine Organe sind, aber das Ding ist ja der, die getötet ist. Also, wir haben natürlich, ich sag mal, so eine gewisse Vorausgabe getroffen. Wir haben ja von den Asgard auch so frontale Erkennungssysteme, die extrem gut sind. Und da haben wir dann halt schon so ein bisschen vorsortiert und wir haben dann halt so gesagt, ja, was können wir machen mit den ganzen Organen, denn das werden wir nicht lebenswichtigen Organe. Ist das wie ich trotzdem, ich sage jetzt ein Uhr, oder? Ich habe gedacht, das ist schon etwas gruseliger als spätestens, und ich sage mal so gegen 5 gibt es dann wunderbare Wendungen und dann werden da nicht mehr so Organe aufgenommen. Das passiert nicht, das ist ja nur so, dass es schon in den Kopf kommt. Also es ist halt, passiert also so, ne? Und das Ding ist halt, wir haben dann die Organe von denen einfach eingeladen, die müssen natürlich nicht mehr trotz Tatarorgane, das heißt, die sind praktisch nur Spezialfolie, sind aber, ich sag mal, einfach frei, die halten sich dann auch ewig. Das ist nicht wie hier mit den Organen, dass die sofort transportiert werden müssen. Die sind irgendwie so eine Hightech-Folie und halten sich dann auch viele Jahre. Ich habe natürlich auch Anfragen von Aliens, die meinen, dass natürlich so frische und sauber verpackte und auch medizinisch eine freie Ware auch einen gewissen Delikatesswert hat. Und da sollten wir echt überlegen, ob das okay ist. Weil, ja, weil wenn du da so ein bisschen an wo du kommst, na, wo du so denkst, was? Ja, ich habe halt diese Angebote von Aliens, die sowas essen würden. Und das ist natürlich alles fair bezahlt, dass die das gerne kurz hatten, weil die natürlich das Problem haben, dass das jedes Bit im Ballpark praktisch durch diese Software 1,90 € gekostet hat, umgerechnet. das ist natürlich teuer, aber die haben aber einen, die, ja, 1,90 € pro Bit. Ja, die hatten auch viel Vermögen, da muss ja irgendwie, ich sag mal, ich bin ja nicht so wochenlang dabei, bis ich das Geld verdient habe. Und da hast du denen das eigene Burgreif in Rechnung gestellt. Und zwar mit 1,99 € pro Bit. So ein Frischchen oder Premium, das ist immer so ein Raptor. Ich weiß nicht. Weißt du, wie viele Bits so ein telepathisches Vorschlag erzeugt? Das ist aber eine ganze Menge. Oh Mann, kannst du Vorschlag mit 1,90 € Bits? Ja, das gibt nicht ins Geld, deswegen haben wir uns ja uns dort relativ schnell zusammengekauft. Die Reisende hin, ja, das ist ein bisschen komplizierter, aber das schon, also nur mal eben so die Preise hier am Bits, die haben da schon einige sehr legal zurückgezogen. Dass sie dann am Ende so verzweifelt waren, dass sie ihre Schiffe da durchschicken und wir haben da auch wirklich alle hier geschrieben, dass sie da friedlich durchgehen, sich ausbauen lassen. Alle, ich sag mal, zum Beispiel Klingonen, schwarze Krieger, die waren natürlich alle relativ happy, als sie gesehen haben, hey, guck mal, hab ich den Bock überlebt. Das war natürlich cool. Andere, die hatten ja schon vorsortiert, da haben wir dann auch, haben wir dann gesagt, also, die könnt ihr also gerne behalten, die wollen wir nicht, die haben unser Fahrzeug an die Bord. Und dann hatte ich auch das Problem, dass ich irgendwo hin musste. Ne? Ich hatte auch Probleme mit dem Weg, wenn die jetzt auf die Fähigung werden und so, dieses jetzt verfeindete Krieg. Ne? Da haben wir dann auch immer geschaut. Das Ding ist, ich wollte natürlich auch nicht, dass die Leichen da jetzt so hinstehen, die sind ja auch viel Geld wert. Ne? Also das Ding ist, ich dachte so, gerade so mit diesen Ersatzteilhandel und diesen vielen Organen, die Mafia, das Ding ist, ich wollte natürlich auch, dass unsere Mafia sich ein bisschen engagiert im Weltraum. Ne? Da dachte ich halt so als erste Aufgabe, so einfach irgendwo hinfliegen, mal Leichen entsorgen und dann die Schiffe behalten und noch eine kleine Aufwandsentschädigung. Einfach so, so ein bisschen müssen die Steuern nach Hause anziehen und so. Ich meine, vielleicht bestimmt besser. Ich kam natürlich schnell auf die Idee, diverse Sortierungen vorzunehmen und dann die an Regierungsverkauf und davor. Und, das waren halt auch Vermieter. Dummerweise waren die dort ausgestattet. Der Organe ist nicht mehr unterlässt. Die am Leben, der sind nur das, was man nicht zum Leben braucht. Das ist wirklich moralisch besser, als die töten. Aber wie gesagt, ich will halt sonst ungern Geld verdienen. Weil das ist nicht unmoralisch. Unmoralisch. Aber das Geld ist aber vor 14 Jahren, ne? Ja, ich verdiene damit viel Geld. Das ist übrigens so ein typisches Soldatentrauma. Wenn du zum Beispiel stell dir mal der eine Soldat, erschießt Mütter und die andere Kinder. Wenn ich jetzt die Kinder erschieße, die sterben und ihre Mutter sowieso. Und der andere sagt dann halt, ich erschieße die Mutter, aber ich zumindest erschieße ich keine Kinder. Und das ist halt ein ganz typisches Soldatentrauma oder Verhalten, dass man sich da irgendwie rausrede. Und ich verkaufe halt keine Organe und er kann damit leben. Weiß ich nicht. Aber das kann man auch. Ist auch kein Mensch oder so, ich weiß auch nicht, wie der aussieht. Aber zumindest hält er sich am Abspann. Wenn man jetzt mal sich unheimlich ist, das kommt eigentlich vor. Normalerweise haben wir beide so einen Schnitt gemacht. Das machen wir vorne. Wir haben unsere Gegner aufgenommen, der Offer steht ja. Dann hat er einen Schnitt gemacht, die Gegner aufgenommen. Ja, ich sag mal, er hat eine Frau und die hat auch Bedürfnisse, die erfährt, wenn die davon erfährt, und dann habe ich echt das Problem, weißt du? Weil dann habe ich hier mindestens 15 Kinder stehen. Das ist nicht leicht, ne? Hat keiner gesagt, dass das leicht ist, so weit zu sein. Ich habe auch seitens meiner Bank jetzt so Abmahnungen erhalten. Wieso? Pleite? Nein, das Pleite ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass ich zurzeit durch diese Unzahl an Organen so viel Geld habe, dass wir mit unserem Wirtschaftsproblem, das ist der Problem, ich sehe, das ist einfach ein Problem, dass ich natürlich, also, auf so ein gewisses Limit habe, wo ich auffallen könnte. Ja, mach so das Problem, dass wir irgendwie hier. Das ist doch total schwierig, ne? Das Problem ist ja wirklich, dass wir auch Probleme haben, dass natürlich, wenn du so ein komplettes Fall wie die Board finanziell aussetzt und das in deiner Überraschung befandest, dass du natürlich dann gerade bei so integrativen Zivilisationen relativ große Geldbeträge ansammeln, die jetzt einfach nur, ne? Das ist auch mal ein Problem, dass dann von der Regierung verstecken, dann gibt es natürlich auch so alliierte Regierungen, die dir so ein bisschen helfen, Konten zur Verfügung stellen und so, das brauchst du auch ganz viele. Und natürlich sagst du dann, ja, wir brauchen jetzt für ein Projekt das Geld wieder und ich sag mal, wenn da jetzt ein paar Leute, der ist ja Regierung, wollen die das behalten, dann ist mir das auch egal. Also, ich habe dann auch spätestens nach 2 Wochen den Überblick verloren, wer jetzt viel, das interessiert mich auch gar nicht. Das ist einfach so, die meisten mit dem Pop brauchen das, wir haben das angesprochen, das geht mich auch nicht so viel an. Naja, jetzt fahre ich gleich eine Mikro auf der Pfanne. Da muss ich aber echt aufpassen, das ist ja gefährlich, ey. Ich frage mich natürlich, wie viel fehlt das. Aber es wird nicht so viel sein, ne? Da muss man ja aufpassen mit dem Mikro, ne? Das ist schief, wenn das Mikro so ein bisschen weit eingestellt ist, genau, oder wie? Muss ich mal gucken.